Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Haben, haben, haben. Die fast schon unersättliche Lust, Dinge zu besitzen und Besitz anzuhäufen, scheint uns Menschen angeboren. Der Traum von einem Leben im Überfluss. Thema vieler Geschichten und Grund für etliche Verbrechen. Nur, woher kommt sie, diese Gier nach immer noch mehr? Im Jahr 1819 erschien in Berlin die zweite Auflage der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen. Nach mäßigem Start der Erstauflage sollte die neue Ausgabe den Durchbruch bringen. Und so finden sich darin nun vermehrt solche Märchen, die die Gefühlslage vieler durch industrielle und soziale Umbrüche verarmten Menschen aufgreifen und ihre Träume von plötzlichem Wohlstand und Lebensglück nähren. Potenzielle Leser, denen beim Tischlein deck dich das Wasser im Mund zusammenläuft, die sich heimlich ein Rumpelstilzchen herbeiwünschen, das für sie Stroh zu Gold verspinnt, die mit dem Batzen Gold, den der Hans im Glück geschenkt bekommt, gewiss vernünftiger umgehen würden als jener unbedarfte Handwerksgeselle. Und die sich mit dem Aufstieg Aschenputtels zur Prinzessin umso mehr identifizieren können, als sie sich nicht weniger geplagt fühlen als jenes Mädchen. Und mindestens genauso aufopferungsvoll und selbstgenügsam leben. Gilt doch in den meisten Märchen die Moral, Glück und Wohlstand verdient nur, wer dies durch Bescheidenheit oder eine gute Tat moralisch rechtfertigt. Sonst ergeht es einem wie jener unersättlichen Fischersfrau, die den Hals nicht vollkriegt und sich unversehens auf dem harten Boden der Armut wiederfindet. Soweit die Märchenwirklichkeit. Dabei beflügeln bekanntlich auch im realen Leben unserer Tage Vorstellungen vom Haben und vom Mehrhaben die Wünsche und Sehnsüchte zahlloser Menschen, hält der Massenkonsum Wirtschaft und Wachstum am Laufen. Und bis heute teilt sich die Welt in jene, die im Überfluss leben, während die Mehrzahl der Menschen auf unserem Globus wenig bis fast nichts besitzt. Doch woher kommt dieses unbedingte Haben-Wollen, gar mehr Haben-Wollen als andere? Warum konsumieren Menschen weit über ihren Lebensbedarf hinaus, obwohl sie nach dem Maßstab des ärmeren Teils der Welt längst mehr als genug haben? Warum sammeln wir alle möglichen Gegenstände an? Warum häufen wir Besitz auf Besitz? Einen Antrieb für das Besitzstreben verortet Jens Förster im limbischen System unseres Gehirns. Der Psychologieprofessor an der Uni Bochum hat sich eingehend mit dem Haben-Wollen befasst. Ja, ich meine, das Kaufen und Besitzerwerben kurzfristig glücklich machen. Also wir finden da auch zum Beispiel in der Neuropsychologie, dass Menschen, die jetzt kurzfristig etwas erworben haben, einen Kick erfahren im Belohnungszentrum. Ja, also wir werden belohnt, wenn wir uns ein billiges T-Shirt kaufen. Wir werden belohnt, wenn wir uns ein schönes Auto kaufen. Allerdings ist dieser Zustand nicht lang anhaltend. Bevor wir näher auf weitere Aspekte des Besitzstrebens eingehen, bleibt festzustellen, dass der Trieb, etwas haben zu wollen, keineswegs nur in marktwirtschaftlichen Gesellschaften wirksam ist. Verhaltensforscher beobachteten bei den traditionell lebenden Buschleuten der Kalahari-Wüste, dass auch hier Kleinkinder ihrem jeweiligen Spielpartner begehrtes Spielzeug wegnahmen. Der wiederum wehrte sich, indem er den Gegenstand festhielt und um Beistand schrie. Szenen, wie sie jede mitteleuropäische Mutter dutzendfach auf Spielplätzen oder in Kinderzimmern erlebt hat und die, wie Verhaltensforscher herausfanden, offenbar in jedem Menschen von klein auf angelegt sind. Und zwar unabhängig vom Geschlecht, von der Hautfarbe und dem Grad der kulturellen Entwicklung. Wie kommt es dann aber, dass es trotzdem so viele Menschen rund um den Globus gibt, denen Besitz und Eigentum gleichgültig ist und für die Geld keine Rolle spielt? Wie etwa beim Mönchtum, das je nach Religion in christlichen Klöstern oder islamischen Kanagas, in hinduistischen Ashrams, in buddhistischen Sanghas oder im Eremitentum des Taoismus anzutreffen ist. Und dem bei allen unterschiedlichen Ausprägungen eines gemeinsam ist: Enthaltsamkeit. Sprich, die Abwendung von irdischen Gütern und Genüssen. Stattdessen Meditation und Hinwendung zu Gott als Weg zu einer höheren Form des Seins. Sein statt Haben könnte hier die verkürzte Formel lauten. Dabei sind die meisten Weltreligionen irdischem Status durchaus aufgeschlossen. So gehört etwa für den gläubigen Hindu Wohlstand zu den 4 Zielen für das rechte Handeln. Und so ist im Judentum wie im Christentum der Schutz privaten Eigentums gleich in 2 der 10 Gebote festgeschrieben. Du sollst nicht stehlen. Und? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Für die zu kurz gekommenen hält zumindest das Evangelium immerhin Trost und Verheißung bereit. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wogegen für die Besitzenden gelten soll? Geben ist seliger denn nehmen. Eine Behauptung, der sich auch die Psychologie anschließt, so Professor Förster. Es scheint so zu sein, dass manchmal in bestimmten Situationen geben glücklicher und zufriedener macht als nehmen. Und ich würde behaupten, dass es besonders die Emotion Stolz ist, die wir dann fühlen. Damit es dennoch nicht dem Einzelnen überlassen blieb, ob er den Armen etwas spendete oder nicht, schrieb der Stifter des Islam, Mohammed, als eine der 5 Säulen des Islam die Almosensteuer fest. Diese wird allerdings nur in wenigen islamischen Staaten tatsächlich durchgesetzt. Eigentum ja, aber bitte mit moralischer Absicherung. Könnte man das Bestreben auf einen Nenner bringen, jenes Gefühl zu beschwichtigen, das ebenso wie das Haben-Wollen in allen Menschen von Geburt an angelegt ist? Den Neid. Eine Regung, der man unter dem Siegel soziale Gerechtigkeit in den meisten Ländern durch progressive Steuergestaltung Rechnung trägt. Auch hinter der Vermögens- und der Erbschaftssteuer steckt ursprünglich das Prinzip, wer viel hat bzw. wer viel bekommt, muss etwas abgeben. Tatsächlich jedoch wurden gerade die 2 letztgenannten Steuern in den marktwirtschaftlich ausgerichteten Staaten immer mehr abgebaut. Eine politische Entscheidung, die nicht zuletzt zu einem immer offensichtlicheren sozialen Gefälle beiträgt. Doch wie verhält es sich mit Aspekten wie Macht, Gier, Neid und sozialem Gefälle in Kulturen, denen unsere westlichen Vorstellungen von Privateigentum und Besitzstreben fremd sind? Yvonne Bangert, Referentin der Gesellschaft für bedrohte Völker, kennt viele indigene Völker aus der Nähe und hat sich mit ihren Bräuchen und Lebensgewohnheiten befasst. Ich gehe von den traditionell lebenden indigenen Völkern, Gruppen, Gemeinschaften aus, die noch sehr stark in ihrer ursprünglichen Lebensweise verhaftet sind. Und da kann man schon sagen, dass sie in der Regel nicht so auf den Individualbesitz gehen, auf den Privatbesitz, dass sie sehr stark ausgelegt sind auf gemeinschaftliche Handlungsweisen, Lebensweisen, auch Besitzverhältnisse, Arbeitsverhältnisse. Interessanterweise unterscheiden sich in indigenen Gemeinschaften auch die Machtstrukturen deutlich von unseren Gegebenheiten. Die Hierarchien sind eher flach. Wobei Häuptlinge oder Clanmütter, es können auch Frauen sein, die da auf der sozialen Ebene übergeordnet sind, machen keine einsamen, alleinigen Entscheidungen normalerweise, sondern versuchen halt auch in ihrer Entscheidungsfindung, in ihrer Repräsentierung der Gruppe nach außen, möglichst die ganze Gruppe zu repräsentieren und deren Meinungen. Eine Art gelebter Demokratie, wie sie in unserer komplexen Massengesellschaft, falls hier überhaupt möglich, so doch nirgendwo in Reinform verwirklicht ist. Auch die Geschlechterrollen bei gemeinschaftlich denkenden und handelnden Indigenen unterscheiden sich teils erheblich von unserer Lebenswirklichkeit. Interessante Geschichte ist bei den Navajo, die sich selber die Ne nennen. Die leben im Südwesten der USA. Ist auch eine Gesellschaft, wo die Frauen eine starke Position haben, was klassisch ist bei Matriarchaten, die Männer bei der Eheschließung oder nach der Eheschließung zur Familie der Frau ziehen und nicht andersrum. Und wenn die Frau, etwas platt gesagt, genug hat von ihrem Mann, aus welchen Gründen auch immer, dann wartet sie, bis er aus dem Haus ist und stellt ihm seine ganzen Besitztümer vor die Haustür oder vor die Hogan-Tür im Falle der Diné. Und wenn er dann zurückkommt und sieht, seine Sachen stehen außerhalb des Hogans, dann weiß er, er hat da nichts mehr zu suchen und rollt sich. Ein denkbar unkompliziertes Scheidungsrecht, wenn man so will. Und so unterscheidet sich auch indigenes Erbrecht deutlich von unseren Vorstellungen. Bei matriarchalischen Gesellschaften, da erben halt die Mädchen von der Mutter oder von der Tante Gebrauchsgegenstände auch fürs alltägliche Leben. Also Werkzeuge zum Beispiel für Dinge, die sie herstellen. Und die Jungs erben entsprechend dann die Waffen, da, wo noch Jagd praktiziert wird. Wissen kann man auch vererben, wenn man das so sehen möchte, dass eben die entsprechenden Geschlechter in ihre Rolle eingewiesen werden. Traditionen, bei denen die Rollen klar verteilt und die Erbstreitigkeiten von vornherein ausgeschlossen sind. Wenn, dann kommt das eher vor in Gesellschaften, die schon relativ stark zerstört worden sind und wo eben Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Prostitution und Ähnliches herrschen. Wo also indigene Identität durch gewaltsames Vordringen ökonomischer Interessen ausgelöscht wurde. Heute ist es häufig so, dass es sogar Staaten gibt, Peru ist da ein gutes Beispiel, die Schutzgebiete schaffen für die Indigenen, die aber dann sozusagen ihr eigenes Recht verletzen, indem sie über die gleichen Gebiete, die ja eigentlich das Land der Indigenen schützen sollen, Lizenzen vergeben an Ölfirmen, die dann da trotzdem schuffen dürfen. Viele indigene Völker haben das Problem, ihre Landbasis zu sichern, weil sie eben gerade diesen Eigentumsbegriff nicht kennen und nicht verwenden. Also sie haben zum Beispiel keine Besitzurkunden, gehen nicht zum Katasteramt und lassen ein bestimmtes Stück Land als ihren Besitz eintragen, weil ihnen diese Begrifflichkeit völlig fremd ist. Und dadurch können sie oft nicht nachweisen, dass ein bestimmtes Landstück ihnen gehört. Die Konsequenz für die betroffenen Ureinwohner ist eine de facto Enteignung ihrer natürlichen Lebensräume und die Zerstörung indigener Identität. Dabei bleibt oft nicht einmal der Ausweg, dass die Indigenen dann auf den Arbeitsmarkt gehen müssen, weil sie schlicht und ergreifend gar keine Arbeitsplätze finden. Sie sind ja nicht ausgebildet, sie finden überhaupt keine Jobs. Sie sitzen dann da und leben von den Ausgleichsleistungen, die sie dann als Ersatz bekommen und haben ihre Funktion verloren. Wer dennoch Arbeit findet, wird oft gnadenlos ausgebeutet. Dies musste auch ein Teil der in den Amazonaswäldern beheimateten Guarani erfahren. Yvonne Bangert. Die werden dann als Tagelöhner beschäftigt, kommen häufig in so eine Art Lohnknechtschaft rein. Dadurch, dass sie eben nichts haben, wenn sie dann bei ihrem Patron ankommen zur Ernte, dann brauchen sie erstmal was zu essen, was zu trinken. Das müssen sie kaufen zu weit überhöhten Preisen. Dann sollen sie das bezahlen von ihrem Lohn, der aber viel zu gering ist, um die Schuld abzutragen. Und dort kommen sie dann in so einen Mechanismus, dass sie letztlich ohne Geld eigentlich arbeiten, weil sie aus dieser Verschuldung nicht rauskommen. Wer nun annimmt, dass die so erzielten Profite in der einen oder anderen Weise der Mehrheitsbevölkerung zugutekommen, der irrt. Und ich denke, das ist auch insgesamt so, dass die Bevölkerung eines Staates, einer Region, die ganz normale Bevölkerung wie Sie und ich, von diesen Projekten eigentlich herzlich wenig hat, sondern halt die dran verdienen, die dann nachher den Umsatz machen mit den Erzeugnissen. Ein Mechanismus, der sich so gründlich von der Märchenmoral unterscheidet und den man zynisch fast als menschliches Naturgesetz bezeichnen könnte. Nur wer hat, dem wird in der Regel auch gegeben. Dies lehrt uns auch die Geschichte. Vom sumerischen Mesopotamien bis zum archaischen Griechenland, von Germanien bis zum Zerfall der Sowjetunion. Wo sich die Verhältnisse vom Gemeineigentum hin zum Privateigentum verändern, profitieren in der Regel nur wenige. Meist sind es die, die schon vorher über Macht und Einfluss verfügten. So entstehen oligarchische Strukturen, während sich für die Mehrheit kaum etwas zum Besseren wendet. Und noch ein Aspekt sollte bei der Expansion multinationaler Konzerne zulasten indigener Kulturen nicht übersehen werden. Die Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Zieht doch die Zerstörung der einen in aller Regel die Zerstörung alles Übrigen nach sich. Doch was, so lautete die Ausgangsfrage, ist eigentlich in unserer westlichen Zivilisation der Antrieb, immer mehr Geld, Macht und Eigentum anzusammeln, sei es mit oder ohne Rücksicht auf Umwelt und Ressourcen? Es ist beim Haben-Wollen tatsächlich die Krux, dass es nicht reicht, etwas zu haben, sondern meistens haben wir etwas, um uns mit anderen zu vergleichen, sagt Professor Jens Förster. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann stellen wir das in die Straße und wollen dafür bewundert werden. Und das Problem dabei ist, dass es natürlich sehr schnell sein kann, dass der Nachbar dann das schönere Auto hat und das teurere Auto und das bessere Prestigeobjekt und damit glänzt. Und so kommen wir in einen Wettkampf des immer mehr haben Wollens, der eben nicht besonders zufrieden und glücklich macht. Das heißt, ich muss dann irgendwann wieder nachlegen, um in diesem Wettkampf um das Haben und um den Prestige dann der Gewinner zu sein. Und es ist das Problem, dass natürlich die Skala nach oben offen ist. Es gibt immer mehr Leute, die mehr haben als ich. Eine Spirale, die bei den Betroffenen nicht selten zum Burnout und anderen Beschwerden führt. Abgesehen von der Angst, dass einem etwas weggenommen wird oder der Besitz an Wert verliert. Dabei gibt es neben Prestigestreben und kurzfristigem Belohnungsgefühl noch weitere Gründe, warum Menschen Besitz auf Besitz häufen. Es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die einfach menschlich sind. Zum Beispiel ist das so, das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist irgendwo in unsere Gene eingepflanzt und wir sorgen uns alle um unsere Sicherheit. Und wenn Menschen horten, dann geht das sicherlich da auf irgendeine evolutionäre Basis zurück, wo wir versucht haben, eben den unsicheren Winter zum Beispiel zu überleben, indem wir gehortet haben. Und das hatte natürlich einen wahnsinnigen Überlebensvorteil. Wir sammeln und horten, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Das hat sich allerdings irgendwann auch verselbstständigt. Im Moment ist es ja so, dass Milliarden an Geld ausgegeben wird für zum Beispiel Lagerboxen, ja, oder so etwas, wo man irgendwie etwas hortet oder sammelt, was man überhaupt nicht mehr braucht. Sammelleidenschaft kann indes auch andere Ursachen haben. Zu zeigen, dass man einzigartig ist. Denn auch dieses ist ein Bedürfnis. Wir wollen alle als Menschen einzigartig sein. Und eine Sammlung ist im Prinzip die perfekte Maßnahme. Denn Sammlungen sind meistens nicht mit anderen Sammlungen vergleichbar. Das geht schon bei der Briefmarkensammlung los. Sie werden wahrscheinlich keine Briefmarkensammlung finden, die identisch mit einer anderen ist. Ein weiteres Kapitel ist das Thema Kaufsucht. Kaufsucht ist wiederum tatsächlich etwas, was in den Bereich der Störungen geht. Hier beobachten wir, dass Menschen allein am Kaufen Spaß haben. Das heißt, sie kriegen ihren Belohnungskick beim Kaufen und sind hinterher mit dem erworbenen Produkt meistens gar nicht so zufrieden. Also sie macht das Produkt gar nicht glücklich. Meistens hängen sie es in den Schrank oder stellen es weg und gehen dann zum nächsten Shopping-Event über. Und dieses kann extrem frustrierend sein und hängt auch zusammen mit zum Beispiel depressiven Verstimmungen. Oft entsteht das Bedürfnis, etwas haben zu wollen, auch aus einem Gefühl emotionalen Mangels. Wenn der Selbstwert erniedrigt ist, also wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht komplett, es fehlt was, da ist ein Makel, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht intelligent genug, dann helfen sich manche Menschen auch damit, Besitz zu erwerben, weil sie glauben, dass das die Lücke füllen könnte, dass das ihren Selbstwert erhöht. Und auch das funktioniert kurzfristig, also ich kann tatsächlich glücklich sein oder meinen Selbstwert kurzfristig erhöhen, wenn ich mir etwas Schönes kaufe, aber es ist eben nicht besonders nachhaltig. Hundert Jahre vor Denkern wie Erich Fromm oder Jean-Paul Sartre hatte sich bereits Karl Marx mit der Beziehung des Habens zum Sein auseinandergesetzt. Seine überspitzte These? Was ich habe, das bin ich selbst. Das ist etwas, was sehr wichtig ist für Menschen, zu zeigen, wer sie sind. Das heißt, ich kaufe mir nicht nur einen Porsche, um anzugeben, sondern ich zeige mit diesem Auto auch, dass ich zu der Gruppe derjenigen gehöre, die Porsche fahren, mit all den Aspekten, die eben Porsche-Fahrer ausmachen. Marx dachte die These weiter, indem er die Käuflichkeit von Menschen einbezog und provokant fragte: Wer die Macht über die Geistreichen hat, ist er nicht geistreicher als die Geistreichen? Eine Frage, die Autokraten und Diktatoren in der Regel problemlos für sich beantwortet haben. Im Geld liegt es, dass ich auch Menschen instrumentalisieren kann, ja, dass ich sie objektivieren kann. Und da kommen wir dann natürlich in diesen sehr negativen Einfluss von Geld, dass man sich eben Menschen auch damit kaufen kann. Was, wie gehört, dennoch weder die einen noch die anderen auf Dauer glücklich macht. Dabei gibt es durchaus einen Weg, sich nach dem Erwerb von Gütern anhaltend zufrieden, ja sogar glücklich zu fühlen. In seinem Buch »Was das Haben mit dem Sein macht« greift Professor Jens Förster einen Gedanken des Philosophen Martin Heidegger auf. Wenn ich zum Beispiel Geige spielen will, dann brauche ich eine gute Geige. Das heißt, ich muss zunächst einmal etwas haben, um zu sein. Und die Behauptung ist, dass immer dann, wenn ich ein Mittel brauche, ein Mittel haben muss, um zu sein, dass dies dann glücklicher macht, als wenn ich etwas habe, um zu haben. Das heißt, wenn ich die Geige habe, um mich darauf selbst zu verwirklichen und mich selbst auszudrücken, dann bin ich damit zufriedener, als wenn ich die Geige allein als Prestigeobjekt kaufe. Und das ist der Kernpunkt, der auch bei Heidegger schon rauskommt. Heidegger betrachtet das Haben als Vorhof zum Sein. Also ich brauche manchmal etwas, um mich zu verwirklichen. Zufrieden, wenn nicht gar glücklich, können letztlich auch Erinnerungsstücke, Bücher oder Gegenstände machen, die sich mit lieben Menschen oder einem positiven Erleben verbinden. Es ist also in unserer westlichen Konsumgesellschaft gar nicht so einfach, das Haben mit dem Sein, Besitzstreben mit individuellem Lebensglück und einer heilen Umwelt in Einklang zu bringen. Widersprüche, wie sie traditionell lebenden Indigenen denkbar fremd sind. So sagte einmal der Sprecher der Igorot, eines von der philippinischen Regierung wegen eines Kraftwerkprojektes von ihrem angestammten Boden vertriebenen Stammes. Die Regierung sagte, wir hätten keinen Anspruch auf das Land. Ich erklärte ihnen, der Anspruch käme von unseren Vorfahren. Darauf lachten sie und forderten uns auf, die entsprechenden Grundbucheinträge vorzuzeigen. Was für eine Arroganz, von Eigentum an Boden zu sprechen, wo doch in Wahrheit wir das Eigentum des Bodens sind. Land ist eine Gnade. Land ist heilig und gesegnet. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Dieses Mal von Reinhard Schlüter. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Regina Stärke. Es sprachen Eva Gusiewicz und Thomas Leubel. Redaktion Bernhard Kastner.